Das war einer der 10 Märsche, um den Sieg zu verfehlen, von Maurizio Kagel. Gespielt hat das Ensemble Studio Percussion unter der Leitung von Günther Meinhardt. Wir machen jetzt einen Sprung zurück ins Jahr 1967 und zu einer Meditation über die Mächtigen.